Im Namen des Gesetzes ist kein Film über die Mafia, sondern Mafia-Propaganda in Reinstform. Eine schlaue und stilvolle Variante jener Art von Lügenmärchen, gegen die Giuseppe Guido Lo Schiavo noch in den 1930er Jahren heftig geeifert hatte. In den 1940ern war jeder chaotische Tag auf Sizilien nur ein Beweis mehr, dass Mafiosi alles andere als Freunde von Recht und Gesetz waren. Doch ausgerechnet in diesen Jahren nahmen Lo Schiavos Ansichten über die Mafia eine erstaunliche Wendung. Lo Schiavo glaubte plötzlich an ihre Lügen. Wer Giuseppe Guido Lo Schiavo gegenüber Großmut walten lassen will, muss annehmen, dass Pietro Germi mit seinem Film die Aussage der Romanvorlage verfälschte, indem er einer eher grimmigen sizilianischen Erzählung ein glückliches Hollywood-Ende aufpfropfte. Natürlich wäre es 1948 schwierig gewesen, ein realistisches Bild der Mafia zu zeichnen. Während der Produktion kursierte das Gerücht, dass Pietro Germi, als er auf Sizilien ankam, von einigen führenden Männern der Mafia angesprochen worden war, die ihm die Dreherlaubnis verweigerten, bis sie das Drehbuch für gut befunden hatten. Doch die Schwierigkeiten, mit denen Germi sich auf Sizilien konfrontiert sah, sind keine Entschuldigung für Giuseppe Guido Lo Schiavo. Sein Roman ist nämlich noch mafiafreundlicher als Germis Film. In Lo Schiavos Geschichte ist der Mafiaboss Turi Passalacqua die Weisheit, Besonnenheit und Ruhe in Person, dickbäuchig, kahlgeschoren und lächelnd wie ein gütiger Buddha. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Ein Richter, der zu Beginn der 1930er Jahre eine Geißel der Mafia gewesen war, wurde Mitte der 1940er Jahre zu ihrem begeisterten Sprachrohr. Doch warum? Lo Schiavo war ein Konservativer, den seine politischen Sympathien in den 1920er und 1930er Jahren zu einem Anhänger Mussolinis gemacht hatten. Nach der Befreiung verwandelte dieser Konservativismus ihn in einen Freund der skrupellosesten Kriminellen auf der Insel. Seine bizarre Verfälschung der Mafia-Akten in dem Roman Piccola Pretura zeugte von einer unausgesprochenen, zutiefst zynischen Überzeugung. Lieber die Mafia als die Kommunisten. Dieser schlichte Grundsatz reichte, um Lo Schiavo sein hart erworbenes Wissen über Siziliens kriminelles System vergessen zu lassen. Sizilien ist das Land der seltsamen Allianzen, zum Beispiel zwischen der begüterten Aristokratie und der Unterwelt in der Separatistenbewegung. Und als die separatistischen Bestrebungen im Scheitern begriffen waren, brachte der politische und kriminelle Druck von 1946 bis 1948 eine noch seltsamere Interessengemeinschaft hervor, ein Bündnis zwischen den Konservativen, der Mafia und der Polizei. Und genau diese Allianz feiert der Film in der fiktiven Gestalt des Mafiabosses Turi Passalacqua, der aus dem Sattel seiner weißen Vollblutstute Moralpredigten hält. 1946 teilten Polizei und Carabinieri der Regierung in Rom mit, sie benötigten Hilfe von höchster Ebene, um die Mafia zu besiegen, denn diese habe viele Freunde in der sizilianischen Oberschicht. Freunde, denen sie gefällig war, indem sie Wählerstimmen für sie zusammentrug. Doch sämtliche Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Also forderten die konservativen Politiker in Rom Polizei und Carabinieri in Sizilien auf, die Mafia, die eigentliche Ursache für das Verbrechensproblem, zu vergessen und stattdessen der Bekämpfung des Banditentums oberste Priorität einzuräumen. Die Polizei wusste, dass sie für die Bekämpfung des Banditentums Hilfe benötigte. Die Hilfe der Mafia, die bereit war, sie mit dem nötigen Insiderwissen über die Bewegungen der Banden zu versorgen. Die Mafia wiederum schätzte die Tatsache, dass die Zusammenarbeit mit den Banditen keine dauerhafte Angelegenheit war. Sobald die Gesetzlosen ihre Nützlichkeit für sie verloren hatten, verrieten die Mafiosi sie an die Gesetzeshüter, um Freunde in hohen Ämtern zu gewinnen. Gegen Ende des Jahres 1946 waren die Banditen beseitigt, die seit der Landung der Alliierten im Jahr 1943 ihr gesetzloses Unwesen auf Sizilien getrieben hatten. Davor hatten Polizeipatrouillen die Wildnis im Westen Siziliens durchstreift, ohne je eine Bande aufzustöbern. Nun stolperten sie mysteriöserweise geradezu über ihre Gegner, töteten oder verhafteten sie. Häufiger noch wurden ihnen Anführer der Banditen bereits tot serviert. Als Italiens Demokratie heraufdämmerte, war die Mafia also haargenau das, was sie schon immer gewesen war. Sie war haargenau so, wie der Mafiajäger Giuseppe Guido Lo Schiavo und zig Polizisten und Carabinieri sie beschrieben hatten. Ein verbrecherischer Geheimbund, dessen Mitglieder sich auf illegale Weise zu bereichern suchten und zu diesem Zweck mordeten, Feuer legten, Menschen entführten und Eigentum verwüsteten. Doch gleichzeitig entsprach die Mafia, abgesehen von einigen literarischen Freiheiten, genau dem Bild, das der Romanautor Giuseppe Guido Lo Schiavo und der Filmregisseur Pietro Germi von ihr gezeichnet hatten. Sie war ein Trupp Hilfspolizisten, die auf einer verbrechensgeplagten Insel den politischen Status quo bewahrten. Und natürlich blieben die meisten politischen Morde der Mafia in der Nachkriegszeit unaufgeklärt. Und dies mit Hilfe des Gesetzes.